Major Tom to Ground Control. Hallo, was geht? Einleitung läuft. Tag. Ja, hi. Oh, Leute. Ich hab, ja. Wenn ihr wüsstet, was hier los war. Hi, was geht? Hi. Heute mal Frühstücksknackpunkt 2.0. Red nicht vom Frühstück, wenn es fast 11 ist. Richtig. Und wann war der Starttermin? Halb 10. Alles egal. Jedenfalls, hi! Hi. So, bitte, Einleitung fertig, Hallöchen. Ich muss mich kurz vom anderen sagen. Dem einzigen Podcast. Dem einzigen Podcast überhaupt ohne technische Schwierigkeiten. Bei uns funktioniert immer alles auf Anhieb. Ja. Alles ist so wie gewollt. Ja. Ich warte seit anderthalb Stunden darauf, das essen zu dürfen. Nom, nom, nom. Also, wir haben einen Marek, einen Sven, einen Ansgar, einen Angelo und einen Christian. Und da heute ich leider nicht trinken kann, ist die Frage, Marek, was isst du denn gerade? Ich habe mir leckere Toasts gemacht mit Schinkenkäse. Ach, das ist weg. Und jetzt ist ja Grillsaison. Und all die billigen Soßen kommen wieder in die Läden. Und die, in dem Laden meines Vertrauens, weil er der nächste einfach ist, habe ich letztens Chipotle entdeckt als Billigsoße und die schmeckt so lecker. Und das habe ich jetzt auch darunter. Oh. Also hatte die leckere Soße mit Pferdeschwemmer drin. Pferdesahne! Ja. Ich liebe Pferdesahne. Mhm. Schmeckt so sahnig, cremig, gut. jetzt regt wieder Hass der Welt auf mich gezogen. Ja, bei mir gibt es Kamerafeed zum Frühstück. Darum habe ich auch leider keine Bildübertragung. Ja, du hast es ja nicht. Darum funktioniert alles immer. Alles top. Ja. Nee, eigentlich gibt es ganz edel Croissants mit Schokolade. Oh. Leider nicht die guten SZ-Schnitten, sondern einfach nur, keine Ahnung, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen faul gerade. Ich habe einfach nur diese fettigen Hörnchen, wo eine Schokopampe drin ist. Schokohörnchen aus der Tüte. Ja, und Milch. Ist nicht toll, dass meine Kamera zoomt, wenn ich Kaffee trinke? Ja, das ist super. Tut sie das? Ich sehe das gerade nicht. Also sie nimmt Luft. Ja. Oh, er trinkt Kaffee, Hilfe! Ja. Muss mich. Das ist genauso wie hier. Immer weißer werden und ciao. So, jetzt für Leute, die meinen Daumenabdruck irgendwie kopieren wollen. Die haben Fans. So, vielleicht wollen wir zum Themen kommen. Du könntest nicht weißer sein. Ja, ich habe mich ein paar nette aufgezeichnet. Licht? Ich habe auch einige gefunden. Ich habe auch alles so sortiert, dass wir zuerst die richtig miesen Themen zu Anfang haben und hinterher es lustiger wird. Echt? Oh, dann fangen wir mit dem Miesen an. Ich habe ein nettes, was ich wollte, weil... habt ihr mitbekommen, dass er jetzt scheinbar das Murmeltier den Schatten gesehen hat und wir jetzt vor 6 Monaten weiterer Trump-Kandidatur stehen? Boah, scheiße. Ja, darüber wollte ich eigentlich... Cruz hat aufgegeben, Kasich ist weg, Trump ist Kandidat. Ja. Und Cruz hat noch mal eben beim Versuch, seine Frau zu umarmen, ihr den Ellbogen in die Fresse gehauen. Zweimal. Und seine Co-Kandidatin ist gefallen in eine Erdrutschspalte. Wow. Also da ist alles gegen Ende zerbrochen und fucking Trump. Also ja, eigentlich sollte man sich ja freuen, dass Ted aus dem Rennen ist, aber wenn man dann denkt, dass wir eigentlich nur immer noch Trump vor der Nase haben. Und es läuft darauf hinaus, dass wir dasselbe Dilemma haben werden wie damals mit Bush. Also George W. Das, keiner hatte ja auch erwartet, dass der Typ Präsident wird und ist trotzdem Präsident geworden. Keiner erwartet, dass Trump Präsident wird. Und ich habe schlechte Befürchtungen für die Zukunft. Nee, glaube ich nicht. Das Problem sind all die Arschlöcher, die einfach bloß ihre Partei wählen. Das ist auch... Und nicht nach dem Kandidaten gehen und denken, was der machen würde. Weil ja, du hast genug Leute, die Trump einfach so mögen. Aber die alleine werden nicht gewinnen können. Wenn aber die verdammten, ich wähle Republikaner, weil ich Republikaner bin, Leute, dazukommen, dann wird das scheiße. Aber was erwartest du auch in einem Land, das Kinder Waffen in die Hand drückt? erwartest du von einem Land, das an Schulen diese Schusstrainings macht, wie es letztens schon jetzt besprochen worden ist? Das stimmt, wie waren das 120.000 für einen Waffenschrank? 20 Minuten Waffentraining oder Stunde oder so? Oh Gott. Ja, wir hatten ja auch, dass dann automatische Gewehre vom Fonds gekauft wurden oder so, was aber zu günstig war, als dass irgendein Rat da hätte abstimmen können. Und dass mittlerweile das Sicherheitspersonal so auf Schulen ja auch mit automatischen Gewehren M16 und so weiter rumläuft. Als normale Ausrüstung schon. Du, das nehmen die alles aus dem Bildungsetat. 20 Minuten Sicherheitstraining machen. Das nehmen die alles aus dem Bildungsetat. Ja, sehr gut. Ja. Wir müssen in die Tafel Bildung steigen. Hm. Erstmal mehr Waffen kaufen. Hm. Oh, das boy. Ist traurig. Ich will ja, das Thema hatten wir aber schon. Wie Nicolas Cage an den Schulen Waffen verkauft. Aber man kann ja darauf hinauslaufen, dass Amerika weiterhin ein sehr spannender Punkt bleibt. Mhm. Ein Punkt, den man sieht gerne loswerden möchte, manchmal, aber... Ja. Angelo, musst du immer so stolz deine tote Ex-Frau im Bild zeigen. Ja, hör mal. Jetzt mal ganz ehrlich, Beerdigung ist viel zu teuer. Und von Hagen macht das eben so mit dem Plastinieren. Ihr wollt nicht wissen, was nein, in den Kinder war. Nein, das war einfach nur hier, verdammt, Chuck Tester. Mm. Ich denke mir eher, er versucht ein Frauenkleid zu machen da drauf. Das heißt, da kommen nach und nach die Stücke, die er von der Haut von Frauen abgeschnitten hat. Mm. Ich kann es jetzt nicht nackt für euch in deinem Morgenmantel. Angelo hat von Joey Salads dieses Transgender-Video gesehen, wo der Typ sich als Frau verkleidet und dann die ganze, um zu beweisen, dass andere Leute keine Transgender mögen, indem er Frauen instant auf die Damentoilette folgt. Mit einer blonden Perücke und einem rosa Kleid. Und er sagt, nein, ich bin Transgender, ich darf hier drauf. Ich definiere mich als Frau. Das war so gestört, hat sich so lächerlich gemacht, ey. Oh, schrecklich. Kommen wir zu intelligenten Themen. Oh, wow, das sind wir ganz falsch. Wow, jetzt also, bin ich gespannt. Intelligente Themen? Ich weiß nicht. Ja, bitte. Das, was ich hier habe, ist nicht so intelligent. Beziehungsweise, naja, Menschen neigen ja dazu, wenn sie irgendein Suchtmaterial haben, dass sie dann nach Alternativmöglichkeiten suchen, diese Sucht weiter zu frönen, die möglichst legal sind. Und jetzt haben wir letztens eine neue Problematik, dass wahrscheinlich die meisten Anti-Durchfall-Mittel ausverkauft sein werden in den Shops. Denn die Suchtis haben bemerkt, was da für ein Zeug drin ist. Und Christians Kamera fliegt durch die Gegend. Ja, ein Facepalm ist scheinbar... Und zwar ist in den meisten öffentlich verfügbaren Anti-Durchfallmitteln Loperamid drinne. Bekannt, lass mich raten, das kann man zu... Öffentlich bekannt als Imodium und ist ein Opioid. Top. Ja. Oh. Und das ist normalerweise in einer Dosis drin, die nicht gefährlich ist, wenn du das Zeug ganz normal nimmst. Aber natürlich kannst du dich damit auch ordentlich zuschütten und hast dann, naja... hast dann halt ein Hai. Okay, du hast also die Effekte des Opiats kombiniert mit granithartem Stuhl, die du nicht mehr los wirst. Ja, ausgezeichnet. Ja, ja. Du bist dann, also wenn du die richtige Dosis ist, genommen hast, ist es dir egal, wie granithart dein Stuhl ist. Ja. Und alles andere für dich ist butterweich. Ja, ja aber... Oh, das, schrecklich. Wie viel musst du dann nehmen? Wie viel wirklich? Oh fuck, Alter. Weil die Sache ist, wenn du ein High möchtest, dann kannst du... Steht im Artikel nicht drin, aber es ist als eine dangerously high dose beschrieben. Ja, ich meine, du kannst ja auch Katzenpisse dir reinziehen. Du kannst verdammt nochmal Lachgas ja richtig high werden. Und wo ist Lachgas drin? Nitro-Einspritzanlagen von getunten Fahrzeugen aus dem japanischen und asiatischen Raum. Ja, da machen die noch irgendwie andere Stoffe rein, dass es nicht, da, nicht gut sein soll zum Inhalieren oder so. Oder man es riecht, wenn leck ist. Aber wenn das halt in die für Sahne-Aufspritzgeräte, die Kapseln, da ist das auch drin. Das heißt, du bist irgendwie bloß 5 Sekunden high davon, aber die sind legal und recht günstig. Das heißt, du brauchst bloß ein paar hundert und dann setzt du dich dort ran, was Steve O. zum Beispiel ziemlich gemacht hat. What the fuck, gehen her, einfach nur. Aber ja, wie gesagt, die meisten Addicts und Leute, die irgendwie Probleme haben, das Zeug, also von dem Zeug runterzukommen, haben jetzt wieder was Neues gefunden, was günstig zu kriegen ist, in vor allem einfach zu kriegen ist und das man einfach nehmen kann. Immerhin beschäftigen sie sich mit Chemie, ist doch auch was nützlich. Ja, richtig. Walter White hat das auch getan. Bis er Geld brauchte. Jetzt hör eben auch mit Walter White, der ist Fiktion. Das hier sind echte Drogenprobleme. Das ist richtig. So wie Leute, die angefangen haben, zumindest in den USA, nicht ausgelöst, vorher gab es das auch schon, aber sehr, sehr, sehr stark mitmotiviert durch den Film Crank, Nasenspray in sehr hohen Konzentrationen zu nehmen, wegen dem Epinephrin. Dumme Menschen. Gott, ich hasse die Menschheit. Mehr und mehr, jeden Tag. Weißt du, wen ich noch hasse? Donald Trump. Ja, Uwe Boll. Uwe Boll! Und Uwe Boll. Nicht das U-Wort. Hashtag kommt zum Knapppunkt. Mr. Boll, ich möchte jetzt ganz in aller Form anmerken, bitte nehmen Sie das persönlich. Hashtag KZK. Betonung liegt auf K. Ja, kommt zum Knackpunkt. Kommt zum Knackpunkt. Aber wen ich noch hasse, Microsoft. Oh, ach ja. Warte, spielst du rein zufällig auf $120 an? Oder? Nee. Nicht? Okay. Nee. Okay. Spielst du auf Xbox an? Nee. Okay. Spielst du auf PlayStation? Jetzt lass mich nochmal ausreden. Meine Fresse. Ganz ruhig. Nein. Ganz ruhig. Es geht um Thema Streaming, unter anderem. Oh, okay, jetzt bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob ihr es nicht eventuell mitbekommen habt, aber Windows-Update-Politik ist ja sehr rabiat. Ständig wirst du daran erinnert, dass du jetzt Windows 10 kriegen kannst, vor allem wenn du dich eingetragen hast, dass du das haben möchtest, will er dir ständig unter die Nase binden, hey, installier das doch jetzt endlich mal, ne? Ja. Aber Microsoft wartet gar nicht darauf, dass du ja sagst, sondern wenn du nicht drauf achtest, fängt es einfach schon mal an. Einfach so. Nur weil du es nicht abgelehnt hast. Das ist letztens zum Beispiel in einem in einem Wetterbericht aufgetaucht im Fernsehen, wo dann einfach ganz, ganz groß Microsoft Pop, hey, upgrade jetzt, ein Pop-up aufgetaucht ist, mitten in der Aufnahme. Da hat man noch schnell genug reagiert. Und da war das ja auch noch nur, hey, wie wär's, wenn du das mal jetzt installierst? Was ich noch härter finde ist, bei einem Livestreamer ist die Windows-Update-Installation einfach angefangen, mitten im Spiel. Er hat externe Aufnahmemöglichkeiten dran, also das macht nicht der Rechner selber, sondern er nimmt das Videosignal und bereitet das auf und nimmt das auf. Deswegen konnte er live aufnehmen, wie er mitten beim Counter-Strike-Spielen plötzlich der Bildschirm blau wird, Configuring Update for Windows 10. Gepoppt ist. Mitten beim Zocken. Wow. Also das ist echt schon Low-Level. Und der Typ hat einen dermaßen schockierten Gesichtsausdruck auf seinem Live-Feed dazu. Ja, das glaube ich. Das ist Wahnsinn. Das klingt toll. Jetzt und ich glaube, deine Kamera geht wieder nicht. Keine Ahnung, ich streame meiner? Irgendwie. Oh mein Gott, meine Kamera ist eingefroren. Ja, das ist so schockierend. Oh mein Gott, immer mehr Leute werden zwangsplastiniert innerhalb von Sekunden. Hat bei dir das Windows-Update gestartet? Erst Angelos Ex-Frau und jetzt plötzlich mache ich auch. Ja, ein Bild noch nicht. Ansgar ist auch schon dabei. Ja, ich bin gerade nicht hören. Er ist gerade in der Zeit eingefroren worden. Man hört ihn nur noch. Meine Webcam ist wieder abgeraucht. Das ist gar kein Problem, aber ihr habt halt einfach nicht bemerkt, wie ich als mega super genialer Realitätshacker nicht nur meine Ex-Frau plastiziert habe, sondern es über Skype auch mit euch mache. Der nächste ist Christian. Oh. Called it. Kannst du da noch machen, dass meine Kamera wieder funktioniert? Ja, Ansgar, beim nächsten Du bist schon eingefroren. Ansgar, sag Bescheid, wenn du Webcams einkaufen gehst, ich komme mit. Ja. Ja, Montag direkt, Montagnachmittag. Ach, Mann. Also ja, mein Bild ist gerade eingefroren. Aber hey, wir machen einfach weiter im Programm. Ich hatte noch... Weil, wenn Windows schon auf der Liste ist, haben wir vielleicht was von Apple, was ich an Neuigkeiten mitbekommen habe. Apple wird gerade verklagt wegen was Nettes bei iTunes. Denn was haben die gemacht? Unseren Podcast nicht hoch genug eingestuft. Die haben zugelassen, dass SoFlow Antonio die Songs anderer Künstler re-uploadet und dafür Geld kriegt. Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, was anderes war. Ein Komponist hatte iTunes installiert und so. Und bei ihm hat scheinbar, wenn er nicht bescheißen ist oder so, ist ja immer offen, aber hat scheinbar so, ja, das scannt ja am Anfang deine Musikbibliothek und sortiert das. Und wenn du das online hören könntest, löscht es das einfach, weil du streamen kannst oder so. Und hat halt seine selbst komponierte Musik oder eigene Varianten von Musik erkannt als die, die auf dem Server ist. Und dann gelöscht. Richtig nett. Oder dann erkannt, das ist seine eigene Musik, also löschen wir die, ziehen die auf dem Server, damit er es da streamen kann. Wow, ich hätte Apple so einen Grund und Boden verklagt. Wie bekannt ist er? Heftig. Wie bekannt ist er? Also egal, wie bekannt er ist. Streiterei, ob kann das passieren oder kann das passieren. Das ist sein Werk. Weißt du, das ist auf seinem Rechner und der startet das verfickte iTunes und das geht hin und sagt einfach nope, brauchst du nicht auf der Festplatte, das können wir einfach online machen, kein Problem. Genau. Ach hey, das ist gar nicht deine Musik, die darfst du gar nicht haben. Können wir sicher sein, dass das nicht in den iTunes-Regeln, FAQ und so drin steht und man einfach ja geklickt hat? Das kann natürlich sein, klar, aber ich finde die Möglichkeit des Programms, genau dieses, also das Beispiel abzuwickeln, da ist schon fast auch schön. Warte mal, ist gerade auch bei mir der Sound abgerauscht oder war das jetzt nicht? Okay. Moment, du musst fragen, ob das auch bei dir abgerauscht ist. Ja, du hattest gerade Ton weg, warst du richtig wütend. Egal, wird auf der anderen Tonspur sein, also ist ja scheißegal. Ja, das ist richtig, genau. Das heißt, wenn ihr es gehört habt, wir haben es nicht gehört. Das kann aber Microsoft, Apple, müssen wir alle zu Linux? Ubuntu, Mann. Mann, ne? Das ist die Steamos. Fuck, nope. Ja, die haben zu viel Zucker für meinen Geschmack. Steamos. Also wie gesagt, ich finde es ziemlich, ziemlich krass, was du da, ich meine, klar, du musst die allgemeinen Geschäftsbedingungen anklicken, ja, habe ich verstanden, akzeptiert, bla bla bla und ja, okay, weiter, ich will es einfach nur benutzen, aber dass das Programm dann hinterhin geht und sagt, okay, gut, ich sortiere jetzt deine Medienbibliothek und ich lösche die Sachen, die du einfach online streamen könntest, einfach weil, hey, nutz uns und das finde ich schon krass. Mich. Ja, richtig, das ist ätzend. Ja, Kamera funktioniert wieder. Ja, ich muss nur gerade wieder fokussieren. Hallo? Ja, irgendwie muss man halt die Leute dazu bringen, die Produkte von iTunes und so ja zu nutzen. Aber das ist die Sache, mit Casual-Produkten gibst du halt die eigene Kontrolle auf. Kamerafokus ist ein bisschen... Ach ja, übrigens an alle Apple-Kunden, ihr könnt mich demnächst unter dieser tollen Service-Nummer erreichen, wenn ihr Probleme habt. Ab dem 11. Gut. Nein, Quatsch. Quasi ab Juni. Anfang, Mitte Juni. Ja, wunderbar. Dann kann ich euch sagen, iTunes, nope. Ich grüße alle Menschen, die mich nicht kennen. Ich meine, man sollte Apple nicht anhalten wegen der Tatsache, dass er sich da irgendwo, also von wegen, dass jetzt zu deiner eigenen Sicherheit, damit du nicht irgendwie an irgendwelche Copyrights brichst oder so, dass dann nicht irgendwelche Sachen hochgeladen werden, dass sie dafür deine Musikdatenbank scannen, sondern die Tatsache, dass sie das einfach machen, ohne dass sie dir Bescheid sagen. Richtig. Da sind wir wieder bei Microsoft Update. Na, einfach machen, anstatt zu fragen, weil du hast ja nicht abgelehnt. Ja, nee, das ist Zustimmung eines Vertrages durch konkludentes Handeln. Dadurch, dass du nicht Nein sagst, sagst du automatisch Ja. Das ist vollkommen legitim. Falsch. Ja, das nicht ist, das unbedingt. Ist, wahrscheinlich hast du irgendwann Ja gesagt. Das geht in Deutschland nur auf Kaufmänner. Wenn du als Privatperson schweigst, geht das automatisch. Das interessiert doch die Corporations nicht. Das ist doch das Tolle. Das interessiert doch Dreck. Warte, Vertrag verlängert sich, wenn nicht bis 2 Wochen vorher ein Veto eingeleitet wurde oder ja, so? Ja, aber wir reden ja hier für die Schließung eines Vertrags, nicht für die Auflösung eines Vertrags. Deswegen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Verlängerung eines Vertrages, dadurch, dass du dein Maul nicht aufmachst, und das Richtig, das, wie Sven es gerade sagte, das Schließen eines Vertrages dadurch, dass du nicht sagst, no, möchte ich nicht. Wie man es nimmt, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Es ist eh eine dreckige Masche. Ja, das ist richtig. Das sind Klebeverträge etc., das war es vorher und jetzt ist es der Shit. So, boah. Aber du musst Leute, aufpassen. Wann waren die großen Firmen mal nicht scheiße? 1888. Nein, 1860 bei der Verteidigung der Burg. Ich erinnere mich ganz genau an dieses Jahr. Wir haben Löffel bekommen. Löffel, Leute, Löffel. Nur Löffel. Echte Löffel. Meine Frau hat Löffel geliebt, ja. Die ist dafür gestorben. Entschuldigung. Ja, die schönen Bleilöffel. Du meinst deine Ex-Frau? Ey, er hat einen Löffel. Hey, ich liebe dich immer noch. Suppe essen war es einfacher. Wenn er sie nicht liebt, zweimal! Wenn er sie nicht liebt, dann hätte er sie nicht dreimal geheiratet. Ja. Aber es wird kein Geruch übertragen, weil ich meine, Wachs und Honig und so, das versiegelt zwar ganz gut, aber. Man müsste sie bald wieder waschen. Apropos perverse Sachen. Jetzt hast du mich. Oh, Spree. Mal begleitet. In China wurde letztens etwas in Livestreams untersagt. Und zwar darf man dort nicht mehr, ich zitiere... Seine Genitalien zeigen. Nö, also das sowieso nicht. Aber man darf nicht mehr Bananen essen. Also man darf sie nicht mehr erotisch essen. Hat das jemand da hauptberuflich gemacht als Streamer, so Bananen essen? Ey, lass das mal hier machen. Erotisches Bananen. Nein, wir sind Kerle, das will keiner sehen. So, nee, ich meine, das ist ja sowieso China, die sind ja sowieso sehr rigoros, was solche Sachen angeht, aber Livestreaming ist halt da auch ganz normal, wie auf aller Welt vertreten. Nur, dass die meisten, vor allem weiblichen Streamer, sich um ihre Zuschauerschaft prügeln, indem sie ganz erotisch Bananen essen während des Streams. Nice. Ich meine, hier zu Lande ist meine Aufmerksamkeit haben sie. Dass die Streamer immer wieder, vor allem die weiblichen Streamer auffallen, dadurch, dass dazwischendurch mal aus Versehen, ja, natürlich, darüber haben wir ja letztes Mal gesprochen, etwas mehr nackte Haut zu sehen ist. Ich finde das mit den Bananen, finde ich jetzt relativ witzig, aber das, es klingt was witzig, sagt, ja. Was sagt das bitte über chinesische Männer aus? Ich meine, es ist so dieses, die hübsche Frau allein reicht nicht, man muss sich das reinziehen. Ja, aber komm, was heißt das? Bloß Bananen sind verboten. Nee, das heißt, Frau, du hast nicht mal geröchelt. Du darfst ja ruhig Bananen essen, aber sie dürfen Baguette gegessen werden. Ach so. Ja gut, okay, das war jetzt nicht erotisch, aber oh Gott, hat das aufgeschäumt. Das hat sie gesagt. Nein, aber... Seht ihr das Niveau? Ja, ich seh's noch. Ich dachte, du hast es mitgebracht. Niveau arbeitet hier noch gar nicht mehr. Aber... wenn jetzt nur das Essen von Bananen verboten ist, dann könnten die sich ja Karotten reinziehen. Hm. Baguette, oh boy, Baguette. Mhm. Dass das überhaupt erotisch angesehen wird, dass bei einem phallischen Gegenstand irgendwas abgebissen wird. Ja. Mhm. Eigentlich nicht so cool. Frikandeln. Frikandeln? Hey, die von der Backfabrik heißen bei uns auch schon hier Elefantenpenisse. Nein, aber das ist echt Hand. Ja. Wie gesagt, das ist ja China, die sind ja sowieso sehr streng bei ihre Bevölkerung kontrollieren und ich meine, die kontrollieren auch Livestreams ja darauf, dass da nichts Gewalttätiges und Pornografisches ja gezeigt werden soll. Und das war ja dann quasi so ein Mittelweg. So, es ist nichts, was du nicht zeigen darfst, aber wir machen es so anzüglich wie möglich. Und das ist denen ja irgendwann mal aufgefallen. Aber es ist trotzdem relativ witzig als Nachricht. So. Das stimmt. Keine großen Bananen mehr auf Streams. Oh, wenn das bloß für Frauen verboten ist, wenn jetzt Männer damit anfangen. Aber was meinst du, was dann für ein Shitstorm los ist in der westlichen Welt wieder? Das ist ja auch gerade das Problematische daran. Es ist ja nicht festgelegt, ab wann gilt eine Banane essen erotisch und gilt das auch für Männer und so. Das ist nicht festgelegt. Das ist einfach nur so. Ab 7,5 Zentimetern. Wir gehen nach dem Mars. Der Herr kennt sich auch. Ich hab mir das gerade ausgedacht, du Vogel. Ich meine, du Krake. Okay, dann nimmst du kürzere Bananen, aber drei nebeneinander oder so. Und oh! Double Penetration. Ja. Natürlich. Das driftet gerade wieder hammermäßig ab. In eine Richtung, die mir nicht gefällt. Oh, ja, doch mir schon, weil... Gelogen! Ja. Nein, nee, Hashtag Wonka-Ticket ist immer noch die Folge mit den meisten Klicks. Das Blitzrunde. Ist, okay, das liegt aber daran, dass ich mir die Folge 30 Mal angeguckt habe. Also, nein, Quatsch. Hey, Blitzrunde! Blitzrunde! Oh boy! Christian, zuhören oder einfach weiter ignorieren? Ja, dann so. Fuck you guys! Blitzrunde! Ist da Angelos Ex-Frau wirklich eine Frau oder ist da doch ein Würstchen im Schlafrock? Ich darf nicht mitmachen, ich weiß es. Zu breite Schultern. Mir egal. Geh mal mit der Kamera näher an die Frau ran. Ihr kriegt ja eine gratis Roomtour. Das ist richtig. Willkommen an dem Ort, wo die Magie passiert. So, da. Da. Oh, was wow, okay, Altersbeschränkung confirmed. Warum? Ja, es ist eine Frau. Es gibt auch kleine Würstchen, die sehr groß werden können. Das ist übrigens, um es endlich mal aufzuklären, das ist die Schaufensterpuppe, die sich meine baldige, zukünftige Frau, also sprich Verlobte, mal angeeignet hat. Ich fahre hier gerade über irgendwelche Kabel. Und, ja, herzlichen Glückwunsch, da steht. Ja, und daran tatsächlich ihre Schneider-Skills so ein bisschen auslebt, sag ich jetzt mal. Warum hast du den Mythos zerstört? Wir hatten es gerade etabliert, dass du im Internet eine tote Ex-Frau hast. Weil... Außerdem, das ist komplett gegen das Thema der Blitzrunde. Erklär raus halt. So, wir hatten männlich, weiblich... Ich sag... Würstchen... Oh. Ich habe schon am Anfang angesagt, so ist mir eigentlich egal, was das ist. Ich fasse es nicht an. Also. Du hast es schon angefasst. Oh yeah! So. Ich habe den Unterarm berührt. Aber wie du ihn berührt hast, das ist das Wichtige. Achso, das aber ist ich habe jetzt noch ein Thema, was in die Reihe kommt von meinen Themen. Scheiße, die Leute mit Tieren machen. Wir hatten ja das Spiel, wo Leute wieder durch Fenster geworfen hatten. Dieses Mal ist es ein kleines bisschen anders. Ein kleines Vieh, ein Galago. Irgendwie so ein Äffchenartig oder sonst was. Ihr könnt es ja googeln, ich habe gerade nichts. Aber es ist eigentlich ein echt niedliches Vieh. Ach, und diese, so. Und das hat einen Kerl. Affen, Primat, Lemuren, Viecher mit den großen Augen. Ach so. Aber Das hat ein Kerl in Oregon einer Prostituierten als Trinkgeld gegeben. Okay. Und warum? Oh, Entschuldigung, ich kann es dir nur passend geben, aber warte da, nimm mal einen kleinen Affen dazu. Damit sie ja, aber warum hat er das gemacht oder warum hat er den Affen gehabt und so? Nee, weil er wissen wollte, wie viel von dem Affen Rückgeld ist. Weil der Affe, keine Ahnung, auch Geld ohne Prostitution machen kann und er wollte ihr einen Gefallen tun? Sind die besonders selten in Oregon und stellen einen wirklichen Wert dar? Ich glaube, die sind überall selten. Ich wollte gerade sagen. Aber die Sache ist... Warte, die Familie, also die Familie der Gattung und so weiter, bla bla bla, umfasst 20 Arten, die allerdings alle nur in Afrika beheimatet sind, also wie man es nimmt. Ich weiß nicht, also, woher das Vieh herkommt. Vielleicht hat die Prostituierte während des Jobs wir hoch einen zweiten. Oder danach oder davor oder wie auch immer, vielleicht war sie bei ihm zu Hause oder was weiß ich was, gesagt, dass es voll das süße Tier ist und bla bla bla und naiv, wie manche Leute sind und sich halt in irgendwelche Huren verlieben, hat er ihr dann das Ding mitgegeben, so nach dem Motto, ja, damit wirst du nicht gemeint. Eventuell geht das aus eine ganz andere Richtung. Als der Typ den Affen übergeben hatte, war der Affe noch lebendig? Hör auf! Ja, Alter. Wow. Nee, aber die witzige Sache dahinter ist, wo hat er den Affen her? Er hat den geklaut, zusammen mit dem Geld, um die Prostituierte bezahlen zu können. Er hatte einen Tierladen ausgeraubt. Wow. Und die Polizei hat, die Frau ist dann zur Polizei gegangen mit dem Affen vermutlich, aber... Okay, dann ist der Affe also als Beweismittel in die Asservatenkammer eingeliefert, oder? Oh, das ist ja wie bei James. Eingesperrt worden. Da wird der Affe geklaut und auch ein Affe geklaut. Eingesperrt worden. Ja, das ist richtig, da wird der Affe geklaut, aber kein Geld, nur der Affe. Was ist bloß mit Amerikanern und Tieren? Das so es klang wie ein richtig, richtig gutes Adventure. So, Material für ein Adventure. Ja. Vorsicht, du wirst das hier auf deinen Reisen brauchen. Affe. It's dangerous to go alone. Take this. Andere Leute haben Hunde in ihren Klamotten drin. Ich rede von Monkey Island. Andere haben Affen. Ja. Dreiköpfige Affen. Hinter dir zum Beispiel. Ja, Vorsicht, ein dreiköpfiger Affe. Ja, alter Witz, den kenne ich doch. Apropos alter Witz. Oh, ich habe mich mal wieder ein bisschen in den Unbillen des Internets umgeschaut und habe eine erneute wunderschöne Top-10-Liste gefunden. Oh Gott, darf ich vorher kurz was zwischenwerfen? Nein. Ja, komm, mach. Nein, tu's nicht. Ansgar geht aus. Gut. Und zwar sind es 10 goldene Regeln für Videospiele, die jeder kennt, aber niemand ausspricht. Also jeder kennt die Regeln, nicht die Videospiele. Okay. Oh. Hast du das nicht schon mal? Nein, letztes Mal war das... Top 10 Aufreger. Mensch, ich war nicht dabei. Genau, und weiß das. Die sich nur echte Zocker aufregen. Ja, wir sind ja Gott sei Dank keine echten Zocker. So. Hey, Leute, ihr sprecht nur für euch. Warte, ich hole jetzt meinen geilen Killstreak raus. Warte, Moment. So. Oh, du bist so Beta. Okay, warte. Regel Nummer 1. Der Gastgeber ist immer Spieler 1. Ah. Ja. Wird dadurch erklärt, dass der Gastgeber mit einem Autofahrer gleichzusetzen ist. Du setzt dich nicht auf den Beifahrersitz und verlangst das Steuerrad. Eigentlich würde ich sagen, beruht das eher darauf, dass der Gastgeber seinen besten Controller für sich behält und die Mad Cats Abklatsche alle den Kollegen gibt. Richtig. Und der beste Controller ist immer in Slot 1, weil er immer am Zocken ist. Ja. Sven, nimm den Hut bitte ab, das sieht scheiße aus, wenn du die Kopfhörer unten drunter hast. Aber hey, es gibt auch so Ausnahmen für die Scheiße. Weil, wie ist das mit Kampfprügeln oder so? Sobald 3 Leute sind, dann ist es ja immer, Verlierer geht. Zugegeben, es ist sein Game, vielleicht bleibt er was länger. Ja, das ist richtig, aber solange der Gastgeber an einem Spiel teilnimmt, kriegt er den ersten Controller. Punkt. Wenn du jetzt mit 5 Leuten ein Kampfspiel spielst und dann die Controller rumgibst, ey, die Partie, bei der der Gastgeber gerade nicht mitspielt, klar, da gibt er den Controller aus der Hand. Aber der Gastgeber hat immer den Controller 1. Er spielt nie mit Controller 2. War bei mir nie anders. Hm. Nein. Weil was ist, wenn der Nummer 2... Du hast eine sehr asoziale Kindheit. Das ist Fakt, Punkt. Richtig. Regel Nummer 2. Während Zwischensequenzen wird die Schnauze gehalten. Absolut korrekt. Nein. Das kriege ich aber nicht hin. Nicht mal einer muss einen Untertitel. Habe ich oft genug erlebt, dass das nicht gemacht wird. Schlimmer ist, finde ich, aber Zwischensequenzen werden einfach weggedrückt. Richtig. Oh ja, das ist das erste Mal auftauchen. Das wär ein Aufreger für letztes Mal gewesen. Meine Fresse. Ja. Zwischensequenzen. Wir kriegen so eine viel bessere 10 Top-10-Liste zusammen. So, Regel Nummer 3. Besser lieber wegdrücken die Szenen, als dann bei, dass du verdammt nochmal, die Szenen kommen gerade nach dem Save-Point und sind nicht skippable. Das ist dann aber beschissenes Spiel. Und 15 Minuten und Bosskampf. Also Final Fantasy Module. Ja, genau. Final Fantasy 10 hat's, glaube ich, und sonst was. So, ja. Metal Gear Solid, jeder Teil. Nee, da kannst du die wegklicken. Nicht dir. Du kannst sie skippen, aber es ist so dieses, hey, ich bin Hideo Kojima, ich mache jetzt einfach hier ein 2,5 Stunden Video, Bosskampf. Ja, du schaust dir halt einmal an. Ja. Und danach kannst das nennt man Kunst. Das ist richtig. Das ist Kunst, du Arsch. Mhm. So, Regel Nummer 3. Nach Gebrauch kommt ein Spiel direkt in die Originalhülle zurück. Nein. Nein. Ja, nicht gemacht. Ja, habe ich früher sehr häufig gemacht. Ja. Ja, für meine Spiele, ja. Ich habe es oft genug woanders erlebt, dass es nicht der Fall ist. Nein, das Spiel kommt in die Hülle von dem nächsten Spiel, was du rausholst, um es da reinzutun. Was ich aber, wo man eine Ausnahme machen sollte, finde ich, ist, du hast das Spiel bereits zum Beispiel drin in der Konsole oder drin in deinem Handheld und hast nur andere Spiele mit in die Originalhülle. Dann musst du das beim Spieletauschen ja irgendwo reintun, ne? Gut, okay, Ausnahme. Mhm. Aber was ich sagen wollte, Christian, warum bin ich nochmal mit dir befreundet? Rechtsklick von Kontakten entfernen. Hey, das macht es witzig, wenn ich dir eine DVD ausleihe, weißt du nie, was drin ist. Das ist doch, weil ich es vorher aufmache. jetzt weiß er ja Bescheid. Das ist so, meine DVDs sind wie das Leben. Nächster Punkt. So, kommen wir nochmal zu, bei Regel Nummer 4 kommen wir nochmal zu dem zurück, was Marek bei Regel 1 gesagt hat. Regel 4, der unbeliebteste Gast bekommt den Billig-Controller. Oh ja. Das ist immer der beste Freund. Nein, das ist immer der Typ, der in dem Spiel, das du spielen möchtest, besser ist als du. Du es aber nicht zugeben möchtest. Und deswegen gibst du ihm den Controller, wo die L2-Taste und die X-Taste nicht funktionieren. Und dann macht er dich trotzdem. Ja, aber dann ist der Mad Catz-Controller mit den Autotasten. Diese scheiß Mad Catz-Dinger. Wir wollen nichts gegen Mad Catz sagen, die sind bloß die sind eine Generation. Mad Catz sind coole Mechas aus MechWarrior. Ich weiß nicht, was ein Controller ist. Ja, nicht alles cool. Ist halt preis-leistungsmäßig. Ja, okay, aber. Regel Nummer 5. Wer während des Spiels Pause drückt, braucht einen verdammt guten Grund. Nein. Denk vom Spiel. Urinieren nach 5-stündigem Ansagen, dass man gleich auf Toilette gehen muss, ist, glaube ich, ein verdammt guter Grund. Aber ansonsten lasse ich da nichts durchgehen. Das volle Pausenmusik. Wenn du zum Beispiel ein Prügler spielst wie Mortal Kombat, musst du die Starttaste drücken, um die Combo-Moves nochmal nachzugucken. Oder eigentlich bei jedem Prügler. Wenn du Moves nachgucken musst beim Prügelspiel, das ist ein No-Go. Moves wissen beim Prügelspiel, nein. Wenn du wenn du Moves nachgucken musst, dann spiel keine Prügelspiele. Oder also nicht mit mehreren Leuten. Oder einige dich darauf, dass du einfach Button mashen wirst. Ja, aber wie willst du denn dann das lernen, wenn das zum Beispiel deine allererste Runde Mortal Kombat 10 ist, gerade wenn du 14 bist, und dann diese Moves nicht kennst, dann musst du die doch erst nachgucken. Warum spielst du deine erste Runde Mortal Kombat, wenn du 10 bist, dann gleich mit einem Kollegen zusammen und musst dann nicht pausieren, um nachzugucken, wie das funktioniert? Leute, habt ihr nicht etwas ganz Wichtiges vergessen? Wenn ihr 10 seid, könnt ihr Mortal Kombat 10 nicht spielen. Das geht nicht. Doch, das geht. Natürlich das geht Thema das. Das war es noch gar nicht raus. Warte, Rechtsklick, kaufen, Warenkorb, abschließen, Mamas Kreditkarte. So, gekauft. Warum kaufst du das nochmal? Der, mit dem du spielst, ist natürlich dein älterer Bruder. Ja, klar. Ja, okay. Als ich das allererste Mal Medal of Honor gezockt hatte, habe ich richtig Ärger gekriegt von meinem Bruder. Ich hätte vielleicht vorher fragen sollen und nicht in sein Zimmer einbrechen, um an die Playset zu gehen. Setzt dann auch zu, dass ich herausfinde, wo er den Schlüssel versteckt. Ich hatte früher Duke Nukem am dem PC meines älteren Bruders gespielt, wenn er nicht da war. Das ist ihm irgendwann aufgefallen und er hat einfach das Hintergrundbild des Rechners geändert. Marek, hör auf. Ich weiß Bescheid. Und... Ups. Nice. Ja. Okay, nice. Regel Nummer 6. Keine Ärger, das hat aufgehört. Der letzte Platz gibt den Controller ab. Ja, der letzte? Also, ja. Wenn du mehr Leute hast, als Controller halt, ja. So, ja. Dann ja. Sieger bleibt, Verlierer geht. Weiter. Ja, normale Masche. Ja. Regel Nummer 8. Teamspiele enthalten das Wort Team. Jetzt muss ich mal gucken, was sie genau meinen. Weiter. Okay, dass man sich auch einfach wie im Team verhält und nicht wie wir das in Rocket League immer hinkriegen, sich gegenseitig behindert. Nein, natürlich nicht. Das ist so eine doofe Überschrift. Das klingt so, als ob die einzigen Spiele, die du im Team spielen solltest, sind die mit Team im Titel. Ja, okay, was haben wir dann? Team Fortress? Team Fortress 2? Dann hört das auf. Jedes Spiel, wo man ein Team Deathmatch machen kann. Okay, Regel Nummer 9. Regel Nummer 9. Der Weg durch die Sichtlinie des Fernsehers ist verboten. Das ist Bullshit. Limbo-Tanzen angesagt. Ja, aber wenn ich zum Beispiel bei Marek zu Hause bin, kann ich nicht irgendwo anders lang, wenn ich nicht übers Sofa klettern möchte. Ja, krabbeln. Dann muss ich am Fernseher vorbei. Dann kletter über Marek. Dann fällst du einfach nach hinten übers Sofa zurück. Oder du stehst einfach nicht auf. Ja, was verstehst du an Regel 9 nicht? Genau. Warum kannst du deine Sextaner-Blasen nicht ein bisschen länger halten? Warum? Okay. Regel Nummer 10. Wer Chips isst, geht vor dem Spielen die Hände waschen. Ja. Nein. Das ist so Bullshit, hab ich noch nie gehört. So ein Scheiß. Vor allen Dingen, wer sagt denn, dass Chips gegessen werden? Bei Flips ist das okay, oder was? Nein, generell, wenn du irgendwas Fettiges isst, irgendetwas, was halt... Bro. Ja, egal, welches Finger tut. Richtig, dann isst du dieses, fass den Controller an und es ist einfach generell so voll die Bakterienfarm und dann hast du da noch so eine ganze fettige Essen von Pommes, Rot-Weiß mit Kiesel, keine Ahnung. Spielteilnehmer intim miteinander und stören sich nicht daran, ihre eigenen Cheetos-Krümel herumzugeben oder man macht sich die Hände sauber. Oder man trägt, ich habe das mal gesehen, wer war das? Irgendwo sind vertrieben worden so Gamer-Handschuhe, quasi wie Golfhandschuhe, nur speziell für Gamer halt, ne? Und dann konntest du dir die anziehen, damit der Controller schön sauber bleibt. Dann hast du aber mit den Handschuhen trotzdem weitergegessen. Ja gut, du isst die Chips halt so, ne, und ziehst dann den Handschuh wieder an. Dann musst du ihn halt von innen aussaugen, also einmal überstülpen, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie sie das gedacht haben. Viel, viel stylischer finde ich dann da, dass du einfach dein Süßkram mit Stäbchen isst. Das hat Style. Nein. Chips und Pommes mit Stäbchen essen? Ich weiß nicht. Das ist ja nicht so schwer aufzuheben. Oder man isst einfach gar nicht. Man isst doch so nur noch Puffreis mit Stäbchen. Oder du nimmst einfach ein Taschentuch. Oder du regst dich nicht auf, weil Cheetos, okay, das ist ja was anderes, aber fucking normale Pommes, das bisschen Pulver, was da drauf ist, ist nicht das Problem. Was hast du gesagt, Schatz? Ja, Süßigkeiten mit Stäbchen essen ist gay. Hey! das muss er sich sagen lassen von der toten Frau. Oh. Sie hat's gesagt. Ja. Komm vorbei und gesagt. Beweise. Ja, auf jeden Fall. Nein, das will ich nicht. Ich möchte nicht vorbeikommen. Das war die Trainerliste. So gefunden, natürlich wieder auf spieletipps.de. Ja, danke. Also für Tipps. Nicht mein Original. Du bereicherst unseren Podcast so sehr. Ja, natürlich. Und noch ein gutes Thema. Na, apropos. Overwatch. Nein. Ja, um einfach mal den Film überzuleiten. Markus, 14. Lieber ... Ich möchte bald zum ersten Mal mit meiner Freundin schlafen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass dabei das Jungfernhäutchen platzt. Und nun habe ich Angst, dass meine Eltern durch den Knall wach werden und uns erwischen. Den kenne ich sogar noch. Markus, 14. Das ist echt? Ich hoffe, du hast dich umgebracht. Das ist nicht echt, oder? Das ist Dr. Sommer. Das ist Dr. Sommer. Ja, das okay, Tipp für den Podcast, ne? So sieht's aus. Danke dafür. Ja, was du musst einfach bloß einen Drahtbügel biegen und dann reinschieben, dann vorher. Lass uns dann nochmal zum Thema Spiel zurückkommen und eins ist ja schon gefallen: Overwatch Beta. Was? Wann? Gerade? Vorher. Vor der Aufnahme habt ihr schon angefangen zu labern. Nein, gerade hat doch der da, ja genau, bei mir ist es da drüben, der da hat das schon gesagt. Und dann hat geschrieben. Okay, cool, dann machen wir direkt mal die Beta an. So. Naja. Bleibt ja noch. Okay, Overwatch ist im Moment in der Beta. Mhm. Für die Leute, die das Spiel schon gekauft haben. Doch. Also zumindest für die PS4-Leute ist es so, dass die am 5. anfing, bis zum 9. geht. Die Leute, die das Spiel vorbestellt haben, haben Beta-Keys bekommen, mit dem sie schon am... Jetzt will ich nicht lügen. Ich glaube, am 3. anfangen konnten zu spielen. Mhm. Ich gehörte zu den glücklichen Leuten, die weder das Spiel vorbestellt haben, aber doch einen Beta-Key abgekriegt haben. Und so konnte ich dieses Spiel am 3. Mai schon tatsächlich genießen. Also ich mag's. Ich mag's wirklich. Wie läuft das auf der PlayStation? Es ist, Sehr flüssig, sehr gut. Du hattest am Anfang tatsächlich ein bisschen Probleme, den Server diese Lootbox zu erreichen. Und es hat sich dann aber innerhalb von, also ich glaube am 4. Mai war es zumindest bei mir so, dass du echt einfach klicken, ganz normal, ganz schnell, alles connecten, alles war gut. Es läuft flüssig, es ist lagfrei, zumindest bei mir, und das, obwohl ich diese unglaublich beschissene Leitung habe einfach. Und ja. Also was das angeht, ganz alles okay. Super. Naja, ich habe gehört, ihr habt da schlechtere Erfahrungen gemacht. Ist Konsole und ihr getrennt? Ich meine ja, dass die getrennte Netze haben. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Oh yeah, das Spiel macht so richtig Spaß mit Mercy, Roadhog, May, Hanzo, Bastion und Tracer. Hanzo ist kacke. Aber erstens vielleicht sollten wir zurückgehen, wer es nicht kennt, Overwatch. Oh, richtig, Overwatch. Das neue Game von Blizzard. Overwatch ist das neue Team Fortress, soll das neue Team Fortress werden, wird wahrscheinlich das neue Team Fortress werden und wird, wird Battleborn im Staub zurücklassen. Was das den aktuellsten Top-Team-Fun-Shooter angeht. Das ist richtig. Großer Nachteil für das, was es liefert. Also es liefert, ganz klar, es liefert ausgeflippte Charaktere, es liefert, ich finde, ganz, ganz witzige Spielmodi, wobei ein Hauptbestandteil halt ist, lauf zu der und der gekennzeichneten Area A oder B und nimm den Punkt ein. Du hast irgendwie keine fertigen Team-Death-Matches oder sowas. Es geht tatsächlich immer nur um Eroberung. Oder halt Verteidigung, je nachdem. Aber es macht Spaß, weil du halt diese unglaublich bunten Charaktere hast. Ich mag, ist ja eben schon angesprochen worden mit sehr viel Sympathie in der Stimme. Tracer zum Beispiel ist ein Charakter, der dreimal in kurzer Folge so einen Sprung nach vorne machen kann und sich quasi schneller durch die Zeit bewegt oder wie auch immer. Und das Ganze aber mit der anderen Fertigkeit wieder rückgängig machen kann und einfach den ganzen Weg wieder zurückspulen. Und was bei den Lag-Spielen von gestern extrem witzig war, weil uns die ganze Zeit eigentlich so bewegt jeder haben. Konnte, anscheinend. Oh, das war schlimm mit Bastion, ein Kerl, der ein Roboter, der sich aufstellen kann als stationäre Waffenplattform, der ein richtig dickes MG rausholt, der dann aber bei dem starken Lag nicht in den Modus reingehen konnte. Das heißt, du fängst an, das rauszuziehen und es ist wieder weg. Leute, ich habe gerade live einen Pentakill gemacht, warum habe ich das nicht auf Cam? Weil du Scheiß gelogen hast. Nein! Also, Pentakill ist nichts Besonderes. Pentakill. Das geht das platt machen. Und er spielt gerade gegen Easybots, also. Nee, eigentlich ist das gerade schwer. Nein, er hat einen Pentakill gemacht innerhalb des eigenen Teams. So. Achso. Das gefällt wirklich niemandem. Wobei ich war gestern echt ein bisschen verwirrt, als er erstmal Teamkill stand. So, hä, was habe ich denn gemacht, so nach dem Motto? Ah ja, richtig. Und damit meinen die natürlich, dass das ganze Team platt gemacht wurde. Das ist ein Ace. Also, das gegnerische Team platt gemacht wurde. Ungewöhnlich. Richtig. Ansonsten, ja, wir haben das bislang auf PC ausprobiert, jetzt wo die Open Beta ist, und wir hatten gemischte Erfahrungen gehabt. Das Spiel läuft auf meiner betagten Hardware butterweich, da bin ich sehr, sehr überrascht von. Sieht auch noch ansprechend aus, obwohl der heruntergesetzten Optionen, Einstellungen. Es hat aber anscheinend unglaubliche Probleme, ein Spiel überhaupt vernünftig zum Laufen zu bekommen. Ich zumindest habe das Phänomen, dass sobald ich ein Match starte, alles ist okay, ich kann auch die Maus bewegen und klicken, aber sobald ich eine Keyboard-Taste drücke, schmiert mir das Spiel zu bislang 80% der Fälle immer ab. Beta. Boy. Ja, Beta. Wie gesagt, alles, was wir halt sagen, Beta-Erfahrung. Ja, also Beta-Erfahrung. Ansonsten bin ich echt überrascht, dass das auch auf der alten Hardware noch richtig hübsch und richtig fix läuft. Mhm. Aber das kommt halt mit der comicartigen Grafik, da sieht auch leichter gehaltene Grafik immer besser aus. Hat sich ja auch TF2 deshalb so lange gehalten, auch wenn die ja mittendrin Grafik-Upgrades bekommen haben. Stimmt aber allerdings. Es hat bloß ein kleines Manko, was ich auch sofort angesprochen hatte, was ich voraussehen konnte, ist dieses, weil du hast richtig bunte Charaktere in richtig bunten Umgebungen, weswegen die auf Anhieb zu erkennen und zu sehen ein kleines bisschen schwerer ist. Weil TF2 zum Beispiel, da hast du halt wirklich sehr, sehr monochrom, bloß in einem sehr deutlichen Farbschema gehaltenen Umgebung und sonst was. Und da die Teammitglieder, die auch immer stark rot oder stark blau sind. Das ist übrigens die Frau, von der ich eben gerade gesprochen habe, die hier gerade hinter mir lang geht. Hi, Schatz, du bist gerade nicht live, aber auf Videomaterial, aber was Internet. Demnächst hochgeladen wird. Also bald im Internet. Möchtest du jetzt noch was Hallo. Sagen? Grüße. Wenn du jetzt etwas sagen möchtest, sprich oder schweige für immer. Ach, übrigens, wir haben festgestellt, Miss Parker ist meine dreimal verheiratete Ex-Frau. Cool, ne? Und sie hat einen Dong. Also, Christian meint, sie hat einen Penis. Nach ein bisschen Spielzeit. Okay, gut. Overwatch. Wie ist euer Votum? Was? Für Overwatch? Für was? Overwatch. Für Overwatch. Was, jetzt schon Votum? Ich wollte ganz ehrlich, würde ich mir kaufen, aber nicht für Vollpreis und nicht ja, am Anfang. Dito. Ich finde auch, dass das Spiel eigentlich ziemlich unterhaltsam ist, aber das Geld noch nicht wert ist. Also, ich stimme dem an sich voll und ganz zu. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Es macht Spaß, ist arschgeil. Es hat mich direkt von Anfang an geflasht und gefangen und das, obwohl ich kein Shooter-Sympathisant bin. Das hat jetzt keine pazifistischen Gründe oder so, sondern ich sacke einfach Ass in Shootern. Ich bin unglaublich schlecht. Und das Spiel macht mir aber trotzdem Spaß. Es gibt mir das Gefühl, trotzdem was erreichen zu können. Weil die ganzen Grundfähigkeiten, die der Charakter hat, hey, du hast zwei Tasten für Fähigkeiten, du hast eine Ult, da schießt du, da lädst du nach. Wenn du eine schwere Waffenfunktion hast, kannst du die da auslösen, da kannst du springen, mach. Das ist alles. Mehr brauchst du dafür nicht. Es ist nicht so, als würdest du jetzt irgendwas super Kompliziertes, oh scheiße, ich muss erstmal Ausrüstung zusammenfahren, wie DayZ hast. Oder ich kann aus 5 Milliarden unterschiedlichen Waffen wählen, wie in was weiß ich welchem x-beliebigen Shooter. Füge Titel hier ein, bitte. aber es hat mir, wie gesagt, von Anfang an Spaß gemacht. Was mir nicht Spaß gemacht hat, ist der Preis. Ganz klar. Weil da habe ich mit dem Lubi gestern ganz kurz mal das Thema angesprochen gehabt. Und das war über WhatsApp, ganz kurz. Und zwar ist es so dieses Overwatch top, aber ich würde kein Geld dafür bezahlen. Gar keins, nicht mal einen Cent. Für das, was das Spiel mir liefert, finde ich, gibt es einfach zu gute Ausweichmöglichkeiten. Team wie Fortress. Zum Beispiel Team Fortress. Ganz klar. Oh yeah, Highlight des Spiels. Hätte mich auch gewundert. Mhm. Hast du ein KI-Match gemacht gegen Leichte? Nee, immer noch schwer. Hm. Es ist trotzdem KI, meine Güte. Richtig. Ach ja, übrigens, noch mal ganz kurz zum Thema Overwatch. Sag ich hinterher, wenn wir uns Sachen verlinken. Das ist okay, gut. Aber, also, finales Votum. Ja, also Spiel gut, auf jeden Fall top. Spiel aber, ist gut, hat aber noch zu viele Alternativen, die man besser spielen könnte, wenn man nicht auf wenn man auf einem sehr, sehr dünnen Portemonnaie sitzt. Eben. Hey, besser als die verdammte Team Fortress-Variante für die Konsolen, die nie ein Patch bekommen hatte oder bloß einmal und das war's? Bei weitem nicht so gepatcht wurde wie das Spiel am PC, ja. So, aber ich glaube, langsam könnten wir ja zu den Filmen kommen, oder? Aber noch eine Blitzrunde, weil es gerade top aktuell ist. Okay. Call of Duty gegen Battlefield. Oh, Battlefield. Oh. Warte, wir reden von den neuen. Scheiße, das ist was. Nee, da enthalte ich mich. Ich spiele das doch eh nicht. Das Zeug. Eindeutig. Na, für alle, die es interessiert, dann halt. Warte, nur für die Leute, die es interessiert? Ja. Wenn keiner was sagen will, dann eben nicht. Meine Fresse. Ja, dann also, weil es witziger klingt. Also rein tatsächlich reines Bauchgefühl. Ich kenne frühere Titel aus beiden Reihen. Aktuell bin ich da so. Nicht erklären, raus. Einfach sagen. Das ist eine Blitzrunde. Call of Duty. Na. Ja, keine Ahnung. Ja. Ah, sorry, mein Titanfall 2. Naja, es ist ja gerade aktuell. Das neue Call of Duty wurde ja gezeigt, das neue Battlefield wurde ja gezeigt. Wobei, was man da kurz erwähnen könnte, wäre bitte die YouTube-Variante zu jeweiligen Reveal-Trailern. Das einfach mal stand, was hatten wir gestern? Jetzt den 6.5., ich glaube, das irgendwie bei minus 400.000 oder minus 500.000 ja. Dislikes war. Also Call of Duty wird ganz schön in den Boden disliked. Und das waren ja nicht nur die Battlefield-Fanboys. Kaufen. Das. Nee, klar. Das glaube ich noch nicht mal so, dass die Verkaufszahlen diesmal so gut, ja. Ich finde auch nicht mal, dass Battlefield unbedingt jetzt, dass man jetzt schon sagen kann, dass das wahrscheinlich das Top-Game ist im Vergleich zu Call of Duty, weil man noch nicht einfach zu wenig weiß über die Spiele. Es ist halt nur, hey, es ist ein Release und wir haben einfach einen cooleren Trailer als die anderen. Und naja, zugegebenermaßen sieht die Grafik von Call of Duty auch nicht mehr die frischeste aus, aber hey. Ja, ja, aber zerreißen im Internet, das bringt so gar nichts. Die, ja, die Leute, die es kaufen werden, kaufen sie. Ich finde aber cool, dass Battlefield jetzt ein Erster Weltkriegsthema fährt. Und zwar alternativer Erster Weltkrieg, sprich, sie dürfen sich immer noch austoben in Sachen, die nicht realistisch sind. Aber es ist mal wieder ein anderer Schauplatz, als jetzt Call of Duty noch weiter in die Zukunft fährt und schon wieder irgendwas Abgespacedes macht. Haben die gerade noch rechtzeitig geschafft, jetzt wo ja das Abgespacede bei dem anderen so schlecht angekommen ist? So, aber ja, also wir sehen für die Zukunft, werden wir wahrscheinlich in Zukunft drüber reden, wenn wir ein bisschen mehr davon bekannt ist. Aber erstmal zu den Filmen! Denn warte, wir hier ich mach noch ein Live-Pack-Opening parallel. Red weiter, ich mach nur hier noch so ein Live-Pack-Opening. Ja, dann red nicht dazwischen, während ich verdammt nochmal das Intro nachher rausschneiden muss. Mach weiter. Oh, ich hab Thomas Müller. Nice. Direkt mal für 5 Euro bei eBay verkaufen. So. Ja, das wird doch nice. So, aber hallo. Wie, habt ihr jetzt erst eingeschaltet? Denn wir hier vom Knackpunkt reden jede Woche über einen der 250 besten Filme der Welt. Laut IMDb. Mhm. Und diese Woche war dran Tropa del... Irgendwas. Fuck, wie ist das? Tropa der Elite. Genau. Was heißt denn das, Angelo? Was? Achso, Trupp hat der Elite. Ja, es ist halt der Elite-Trupp oder Trupp der Elite. Elite-Trupp ist, glaube ich, Deutschland. Niemand sagt Trupp der Elite. Wer hat sich denn angesehen? Ich habe es mir angesehen. Ich habe keine Gelegenheit gefunden, es noch zu sehen. Ich bin eingepennt, bevor ich irgendwas sehen konnte. Ich habe es gestern Nacht noch geschaut, schnell. War überraschend. Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich habe gestern erfahren, welcher Film es war, und ich habe echt keine Zeit gehabt, weil der Lubi zu lange bei mir im Wohnzimmer gesessen hat. Das ist so gelogen. Das ist so derbe gelogen. Ich war vielleicht 1,5 Stunden da. Wann fährt der Bus? Ja, nee, ich nehme den nächsten. Es war 4 Uhr, als ich gefahren bin. Und nicht mal. Siehst du? Und um 6:30 musste ich los. Und ich muss nur noch ein Video aufnehmen. Wie lange geht der Film? Ich weiß nicht. Knapp 2 Minuten. 2 Stunden. Läuft. Hättest du nebenbei gucken können. Auf dich rauszureden. Also 1,50 war die Version, die ich gefunden hatte. Okay, dann. Also in dem Film geht es darum, Brasilien, Rio. Das weiß ich sogar auch noch aus der Beschreibung. Der Papst kommt zu Besuch, ne? Ja, ja, 97. Der Papst kommt zu Besuch. Und da ist es ja ein richtiges Scheißhaus mit all den Kartellen und sonst was, wie die einfach alles mögliche Waffen und sonst was haben. Ja, Brasilien ist übel. Und Drogen. Ja, und Drogen und allem. Und die Geschichte folgt einem so. Der... Scheiße, wie hieß diese Supermilitäreinheit? Bopa, die Elite. Die Bopa. Die Elite, ja. Ja, die Bopa. Irgendwas brasilianisches... B-O-P-E, also wie der Pope, bloß Bope. Und das ist halt die Militärpolizei dort, die richtig hart sind, die mit diesem Schädelsymbol, mit den schwarzen Uniformen, automatische Waffen, Militäreinheit und so. Und es geht um einen Kerl, der halt ein Captain dort ist und eine richtig harte Sau. Und wie aber seine Frau ist schwanger und kriegt bald ihr Kind und er möchte halt dann nicht sterben, wenn er ein Vater gerade geworden ist. Also und aber dafür braucht er einen Nachfolger. So, und darum geht das. Und ich, erstmal so, wie hast du den Film empfunden, Ansgar? Hat er gefallen? Der Einstieg war ein bisschen merkwürdig, dadurch, dass ich nicht wusste, wer diese Personen sind und halt der Erzähler irgendwas anderes, was eigentlich gar jetzt nicht wirklich passt, halt nebenher erzählt hat. Aber so ab der zweiten Hälfte des Films, als dann ja quasi aufgeklärt wird, wie es zu der Situation ganz am Anfang gekommen ist, da fand ich das dann nachträglich wieder gut. Also es ist erst verwirrend, wenn man es schaut, aber dann so ab der ersten Hälfte wird es dann richtig gut. Ist das so ja, dieser Tarantino-Effekt gewesen? Ja, genau irgendwie sowas. Das steckt also irgendwo es war ein bisschen verschachtelte Erzählweise. Ja, und dann wird ein bisschen aufgeklärt, wie es dazu gekommen ist. Und ab dann setzt halt die Handlung wieder neu ein. Sehr gut umgemacht, auf jeden Fall. So, dann ab jetzt Spoiler. Ich fand jetzt wirklich Spoilern, ich fange direkt ganz am Ende des Films an. Ich fände es schöner, wenn man nicht mehr den Schuss gehört hätte, sondern wenn direkt gecuttet worden wäre, damit du bis zuletzt nicht weißt, ob dieser Matthias jetzt wirklich der perfekte Nachfolger ist. Eben weil du ihn nicht hörst, wie er schießt. Aber weil nee, das ist ja der Punkt, dass es geschafft hat. Ja, der Captain hat ja extra gesagt so, wenn er schießt, dann weiß ich, dass ich mich mit meiner Wahl nicht vertan habe. Und dann hättest du nur den Matthias sehen müssen mit der Schrotflinte, wie auf den Drogenboss zielt und cut. Du hättest nicht mehr hören, ob er schießt. Da hättest du dich geärgert dein Leben lang, weil du nicht weißt, ob er jetzt der richtige Nachfolger ist. Das Witzige ist, weil das ist eine Sache, die gesagt wird, dass bei Filmanfängern, Filmstudenten, das eine Sache ist, die häufiger machen und immer falsch. Weil, oh, so pretentious, die enden den Film auf einem schwarzen Bildschirm und man hört einen Schuss. Das ist so das zweitschlimmste Arschlochende, neben es war alles nur ein Traum. Ja. Ah, Mann. Aber auf jeden Fall, sehr coole Charaktere, definitiv durchweg. Dieser Neto, der ja so erst handelt und dann denkt, und dann der Matthias, der erst denkt und absolut gar nicht handelt eigentlich. Und dann so eine Transformation halt. Dadurch, dass der Neto ja sich automatisch ja in diese Falle begibt und erschossen wird für seinen Kollegen. Ansgar, vielleicht sollten wir für die Leute, die den Film nicht kennen, ein bisschen weiter vorne anfangen, als bloß mit dem Ende und jetzt komplett durcheinander. Da werden Leute erschossen, das ist alles, was ich wissen brauche. Ja, also wir hatten ja, es geht erstmal der seinen Nachfolger sucht, dann halt über die Nachfolgerkandidaten sind, das sind halt zwei Leute, wie eben gesagt, einer, der richtig smarter Kerl ist und einer, der halt das Herz hat. Und der sagt auch schon so in der Erzählerstimme, der eine, am liebsten hätte er beides in einem Paket. Aber leider war das nicht der Fall. Und das sind halt Neulinge in der Polizei, die gerade dort frisch reinkommen und der eine, oh. Ja, das muss er Fullscreen hinkriegen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Klicks. Warte. Fullscreen ist bei mir schon mal vorhanden. So. Okay. Ja, ja, aber halt, er, ja, shit, jetzt will der Katze durch. So, aber halt, der eine, der muss sich dann um die verdammten Streifenwagen kümmern, dort aushalten für Reparatur und einfach, der kriegt nirgendwo Teile her. Die Leute sind irgendwie seltsam, die schlachten irgendwie neue Autos aus, damit die irgendwie vier alte Autos wieder zum Laufen kriegen. Und dann ist aber ein frisches Auto am Arsch. Richtig chaotisch. Der andere, der ist dann irgendwie bloß am Funkgerät und sonst was, muss er versuchen, Fälle abzuhören und so und kriegt bloß mit, wie die dort Mord mitgesagt kriegen. Dann kommt die Polizei dorthin, wo die Leichen liegen, schafft die in das Revier eines anderen Polizeibereiches und sagt, nein, die sind in Wirklichkeit bei den anderen. Dann kommt die aber am gleichen Abend wieder zurück und schubst das wieder in deren Bereich zurück. Und richtig schlimme Scheiße und halt, die wissen nicht, wie die dort rauskommen sollen und so, ja. Und wenn du es schon erklären willst, dann muss man auch erklären, dass der Großteil der Polizei, so wie sie im Film dargestellt wird, ebenso korrupt und bösartig ist wie die eigentlichen Drogendealer. Hey. So, das heißt, die lassen sich schmieren und haben ihre Geschäfte untereinander und stecken sich halt Leichen zu und den ganzen Dreck. Und die machen Schutzgelderpressung. Die lassen sich bezahlen dafür, dass sie ihren Job machen und sie lassen sich bezahlen, dass sie weggucken. Ja. Und am besten möglichst also, alles vertuscht. An einer Stelle sollte der mit dem Verstand, der Matthias, der sollte mal einen Polizeibericht abgeben und der Captain sagt ihm dann so, das ist ja, das ist alles Bullshit und das schreibt das neu, das ist so nie passiert und schmeißt das dann weg. Vier Morde, das kann ich nicht machen. Der ist da, guck mal, eine Leiche am Meer ist ertrunken, aber hat Schusswunden gehabt. Bist du ein Leichenschauer? Nein, also weißt du es nicht. Das ist jetzt ertrunken, schreib das neu. Ja. Das hat der Captain gesagt? Ja. Ja. Dann ist der Captain ja auch nicht so ein cooler Cop. Nee, der ist keiner. Ist überhaupt. Der Captain von dieser Bope-Einheit und diese beiden Neulinge, das sind die einzig coolen Charaktere. Alle anderen sind Arschlöcher und böse. Also, ja, das war der Captain der Polizei, nicht der Bope. Oh, ich dachte schon. Ja. Okay. Nein, also die Bope steht über der Polizei eigentlich. Eigentlich sind sie auf der gleichen Seite, aber Bope sind die Guten eigentlich. Bope und die Polizei sind die Bösen. Hardcore-Bullen. Auch nicht so genau, weil die foltern. Ich hätte es jetzt so gedacht, in die 20 Einheiten gesinnungstechnisch, die Polizei sind rechtschaffen böse und die Bope sind die chaotisch Guten. Nein, die Bope sind chaotisch neutral. Nein. Gute Aktionen, die foltern keiner, der Gutes foltert. Ja, zu guten Zwecken. Das sind die Bösen. Nein. Die darfst du foltern. Nein, gute foltern nicht. So funktionieren die Gesinnungen nicht, Ansgar. Halt doch die Schnauze. Das sind chaotisch Gute. Auf jeden Fall. Und ja. Also der Gute, der mit dem Herzen, der kommt auf die Idee, hey, um diese scheiß Autos zu reparieren, ich klau einfach einmal die Kohle von dem korrupten Polizeichef. Wenn der halt wöchentlich rumfährt, seine Kohle einzuziehen, schnapp ich vor ihm die Kohle weg und kaufe dafür Teile für die Autos. Ja. Das kommt dann aber schief und auf Umwegen sind die dann richtig in der Scheiße, in der verdammt dicken Schießerei. Und dann werden die aber gerettet von der Puppe und kommen dann auf die Idee, hey, wie kann ich mich bei euch einschreiben? Und dann sieht man so ein richtig hartes Trainingscamp, wo die mit reinkommen. Also es passiert noch richtig viel Scheiße auf dem Weg. Das Training ist richtig hart. Die werden da teilweise ja gedemütigt und haben total kultische Rituale. So wie wenn du rausfliegst, musst du deine Trainingsuniform der Bopa-Einheit musst du dann begraben mit einem richtigen Kreuz und all so einem Scheiß. Also total kultisch. Der Friedhof entsteht. Ja. Die Rituale sind gar nicht so unrealistisch. Ja, nee, das ist ja richtig. Die sind eine taffe Einheit, die auch im echten Leben. Und also das waren 100 Leute, waren dann dort Rekruten und irgendwie bloß 3 wurden genommen, glaube ich, oder so. Ich meine irgendwie am Ende waren es noch 8, die übrig waren. Und davon musst du jetzt 2 auswählen als Nachfolger. Ja, das ist richtig krass halt, wie das ist. Und ja. Also mehr würde ich, glaube ich, nicht sagen wollen. Ist ein interessanter Film, hat noch... Das ist ja ein Actionfilm. Wie ist denn die Action? Hm? In Auszügen, also sie ist nicht dauernd präsent, natürlich, weil du diese nervigen Subplots hast, wie, ja, der Papst kommt zu Besuch, das muss vorbereitet werden und dann wird der Captain Vater, was eigentlich gar nicht, ja, das hätten sie mal weggelassen. Jedenfalls, die Action ist ziemlich cool, eben dadurch, dass sie halt, zeigen, wie halt jugendliche Gangster so abgeknallt werden, also die nehmen da kein Blatt vor den Mund, was diese Gewaltdarstellung da geht in diesen Action-Szenen. Das ist schon mal ziemlich hart. Also ich fand's gut. Waren bloß ein paar Szenen, die vielleicht ein bisschen zu shaky-cammig waren. Aber das war dann halt auch nicht so. Das aber das war auch eine Low-Budget-Produktion, oder nicht? Also das kam mir die ganze Zeit so vor, weil eben Kameraqualität war jetzt nicht die höchste. Und hast du nicht am Anfang des Films gesehen, da sind die verdammten Sponsoren und so und irgendwie halb Brasil und komplett Südamerika muss an dem Film mitgearbeitet haben zusammen. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich mich auch gefragt. Also 5 Minuten lang werden nur Sponsoren so eingeblendet. kleine Zwischenfrage. Das ist ja, der Film spielt ja komplett in Brasilien, richtig? Ja. Ja. Wie oft kam Fußball thematisiert drin vor? Die haben einmal kurz, oder? Kinder nicht irgendwie doch. Ich glaube, die Gangster, also die im Kiffen waren, hätten, glaube ich, einen Basketball der Sport da dort. Ne? Also jeder Junge, sogar die kleinen Mädchen da, die spielen Fußball. Das ist einfach das Ding. Es ist sogar so favorisiert dort, dass irgendwelche Kartellbosse sogar Geld in die Ausbildung von bestimmten Kindern stecken. Und true story, wirklich. Ja. Wie soll ich sagen, zukünftige potenzielle Konkurrenten Kinder, wir reden hier von Kindern, umbringen lassen. Oder selber tun. Ja, von Kindern hat man nicht so viel gesehen. Da war zwar ein kleiner Subplot, aber die wollte man halt wahrscheinlich auch raushalten, weil einfach mal in der Action das nicht. Ja, wahrscheinlich. Weiß. Ja, aber es waren vermehrt Jugendliche. Die Wahrheit ist, so wie sich das angehört hat, also was Brasilien angeht, hinter den Kulissen, Brasilien ist zweigeteilt. Du hast das für die Touristen und du hast das, wie es wirklich ist. Und der Film zeigt anscheinend das, wie es wirklich ist. Nur, dass sie die ganze Scheiße, die mit Kindern da abgeht, so ein bisschen rausgelassen haben anscheinend. Die Sache war auch dieses, wie grob die Polizei ist, kam ein kleines bisschen lächerlich vor für europäische Verhältnisse, weil so korrupt ist wirklich unglaublich korrupt, so selbst wenn du einen Gangsterfilm dir sehen würdest, würdest du denken, das ist lächerlich, dass sie sich gegenseitig so sehr beklauen. Ne? Aber also dass das aus Brasilien dort, die das gemacht haben, heißt das, dass für die ist das ein bloß leicht überzogenes Format, so wie wir halt, wenn wir Gangster darstellen, das überzogen ist. Das heißt, das zeigt einem, wie richtig korrupt das dort sein muss. Damit das halt als realistisch genug ist, dass es in so einen gritty, dunklen Actionfilm passt. Also die Sache ist die, ich kenne echte Geschichten, die mein Vater mir erzählt hat, als er für eine Werbeagentur gearbeitet hat und als ja, fließend spanisch sprechender Mensch, obwohl da drüben die Sprache ja portugiesisch ist, war doch so, oder? Brasilien, portugiesisch? Ist jetzt egal. da halt rüber musste für Geschäftstreffen und bla und etc. und überhaupt. Und da hat er dann immer denselben Fremdenführer gehabt, der da mit ihm da durch die Gegend gewackelt ist und seinen anderen Geschäftspartnern da. Und der Typ hat Geschichten erzählt, mein Vater hat Sachen mitgekriegt, wo ich selbst sagen musste, okay, ich weiß nicht, ob das tatsächlich 100% stimmt, weil wenn ja, dann ist das einfach ohne Scheiß, dann ist das der Shit. Harlem ist da ein Scheiß gegen. Ja, die haben ja, glaube ich, nicht so viele vollautomatische Waffen. Ich hatte gerade mal auf der IMDb geguckt. Der Film soll ungefähr ein Budget von 4 Millionen Dollar gehabt haben. Das ist lächerlich wenig für Filme und da war gute Qualität mit sonst was. Und ja, für 4 Mille soll er dann wohl doch weltweit 14 wieder eingespielt haben. Ich glaube, da muss wahrscheinlich... 4 Millionen richtig jeden Film, den du willst. Ich meine, die Hälfte muss wahrscheinlich allein für Spezialeffekte draufgegangen sein oder so. Oder ist so schlimm, oder? Also, es ist halt ein guter Actionfilm mit viel Blut und sonst was. Da. Richtig kostet. Krass waren noch innerhalb der Actionsequenzen die Befragungen. Wo die Leute werden aufs Knie gezwungen, kriegen dann mehrere Schläge ins Gesicht und denen werden Fragen gestellt und wenn die nach dem dritten Mal nicht antworten, dann kommen die in Plastikbeutel. Und werden richtig hart stranguliert, das ist richtig übel. Und dann nochmal und nochmal, also und noch ja, mal und noch es mal. Ist, und dann wollte nicht er, glaube ich, die Guten. Dann glaube ich, wollte er, ich weiß nicht, ob er es wirklich gemacht hätte oder ob das halt gespielt war. Der eine Captain war das, glaube ich, noch. Der wollte dann irgendwie mit einem Besenstiel oder so irgendwie an den Typen ran und der sollte die Hose ausziehen. Okay. Das ist. Und dann wollte er plötzlich reden. Ich sage. Aber gut, Luke, er hat uns gefallen. Wo würdest du denn den Film einordnen? Jetzt müsste, glaube ich, einer von euch mal. Ich müsste ihm. Dann brauche ich die Liste nochmal. Naja, Liste ist auf knack.net, ja, da Top 250. Ich wollte bloß jetzt nicht von Pulski da wechseln. Ja, nee, genau, da muss ich eben nachgucken. Nochmal. Ich würde, glaube ich, sagen, Actionfilm ist toll, aber trotzdem gefällt mir da. Das ist das Problem mit Reservoir Dogs, ist so diese große Barriere. Ja? Diese Barriere. wo hast du das auf Knackpunkt? Bei Zeugs, Top 250. Ja? Okay. Ja, Zeug, Top 250. Was ist unter Reservoir Dogs? Sekunde, ich kopiere die Liste gleich mal eben in. Ich kann Chat nicht sehen. Kannst du ihn nicht wieder aufklappen einfach? Ja, ich will nicht, weil er weiß, was man dann sieht. Ja, okay, Sekunde, dann lese ich's. Ne, lese ich eben. Naja, außer mir und Christian hat den keiner gesehen. War Platz 7. Danach kommt berüchtigt Boulevard der Dämmerung, Nada und Simin in ihren Augen und Fanny und Alexander. Ja, okay, dann wäre ich, glaube ich, für Platz 8 direkt hinter Reservoir Dogs. Und Blanka? Ich hätte ihn als den neuen Platz 7 eingestuft, direkt vor Reservoir Dogs. Memories of Murder fand ich noch einen Ticken besser als den Film, einfach weil mich die Umgebung ein bisschen mehr angesprochen hat. Ja, aber das heißt, wir sind 8 und 7 sind 7,5, also nach Reservoir Dogs. Ja. Und verdrängt damit den Hitchcock und weiter. Ja. Also ich hätte ihn müssen. Mir gerne angesehen, aber... Kannst du ja trotzdem, ja, also lohnt sich trotzdem. Ich kam einfach nicht dazu. Nee, das ist halt so. Das heißt ja nicht, dass man die Filme sehen kann, aber wir können ja gucken, was wir denn nächste Woche sehen. Vielleicht können wir noch ganz kurz anmerken, Christian hat sich an einer Stelle ja ziemlich aufgeregt, dass kurz nachdem wir diesen Film Tropa de Elite ausgewählt hatten, hat sich die IMDb-Liste verändert und Akira war wieder an der Stelle, die diesen Film vorher belegt hat. Ich wusste es und jetzt ist es auch wieder weg. Jetzt ist, ja, jetzt ist es wieder raus. Aber den Tropa de Elite ist auch wieder rausgefallen. Ja. Also Tropa de Elite hat es geschafft, durch reines Glück auf unserer Liste zu landen. Das Coole ist, im Gegensatz zu einer DB-Liste wird unsere Liste statisch sein nachher. Und die wird hoffentlich mehr Anerkennung im Internet finden, als ja, etwas, was die Ewigkeit überdauern. Ja. Aber ja, möchte mir jemand eine Nummer geben? Eine Würfel? 250? Ich mach mal. Warte, ich würfel einen W6. Ich bin noch mal so frei. Das hat letztes Mal auch so gut geklappt. Oh nein. Ja, ja. Vielleicht hast du dein Pech endlich rausgewürfelt. 250, ne? Okay, und... Go! 89. Oh. Mal schön. 89 ist Der Clou von 1973. Oh, yeah. Also im Englischen The Sting. Ja, im Englischen ist es The Sting. Das ist, glaube ich, der Original-Heist-Film. Wer spielt da mit? Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw. Das sind schon mal drei Namen. Kenn ich! Alles klar! Aber ja, ist gar. Sehr schön. Kenne ich auch bloß von Castle, so den Film hatte ich noch nicht gesehen. Echt? Also, ne, ich. Nächstes Mal. In Chicago in September 1936, a young con man seeking revenge for his murdered partner. Hör auf zu spoilen! Das ist bloß der erste Satz zu dem Film. Ja und? Reicht schon! Es ist zu viel! Zu viel. Aber ja, das heißt, wir freuen uns auf den nächsten Film. Das ist doch mal einer, den man sich auf jeden Fall angucken kann. Wie lange dauert der? 2 Stunden, 9 Minuten. Ja, muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, aber wird wohl gut werden. Ja. So. Aber wir sind wieder mal zum Ende angekommen und ja, Marek, von dir will man ja nichts. Ansgar, wo findet man dich? Da, wo man mich auf die ganzen vorherigen Folgen schon gefunden hat, auf kackelcomics.com oder teilweise auch auf YouTube unter Krakelfilme. Oder wenn ich mal in Twitch aktiv bin, dann auch da. Link gibt's auf meiner Seite. Und wenn man da Bock drauf hat. Oh. Ja. Da drüben. Wow, wie bei mir einfach alle auf Ansgar zeigt. Top. Ihr habt nämlich gerade auf euch gegenseitig gezeigt bei mir. Was? Bei mir habt ihr auf niemanden gezeigt. Richtig. So, nee, folgendes. Mr. Zockershock gibt es auf YouTube zu finden. Gameplay-Videos, Let's Plays, Livestreams. Unter anderem auch von der Overwatch-Beta, wo heute leider kein Video folgen wird. Also heute am Samstag, dem 7. Aber dafür gibt's morgen mehr. Und dann hätten wir da noch. Also bei mir ist es direkt über mir gerade. Mhm. Ja, das passt. Mhm. Ja, da drüben. Ja, genau. Ja, cool. Ich bin bei mir ganz unten. Also, okay. Ja, du bist bei dir ganz unten. Oh, nee, die müssen jetzt alle nach unten bei mir. Also, alle zeigen jetzt auf Sven. Oh, was? Wow. Erzähl. Warte. Nee, nein. Nein, doch, also. Wo findet man Knackpunkt Gaming? Dein Stream mit Axel? Ja, das gibt's bei uns auf der Seite. Als Verlinkung für YouTube. Ansonsten, hi. Ich mache also momentan keine Werbung. Ich habe gerade andere Sachen in. Okay, Knackpunkt Gaming. Overwatch auf YouTube. Ich spiele gar nicht Overwatch. Ja, genau. Also besucht uns auf knack.net oder der_knackpunkt bei Twitter. Oder sonst ein Scheiß, ihr kennt ja vielleicht schon die Masche, also ja, subscribe. Und wir hatten ja auch jetzt vor, für alle, die bis jetzt reingehalten haben, mal ein Gewinnspiel zu machen, was wohl in, wird auf jeden Fall ein bisschen was mehr geschrieben werden, aber wir werden halt ein paar Keys verlosen an alle, die bei WordPress uns subscribed haben, also subscribed und da habt ihr eine Chance darauf. Like, favor, subscribe, sowohl auf WordPress als auch Twitter, als auch YouTube, als auch Facebook, als auch einfach überall! Vergrößert die Chance noch. So spät ist es schon. Schreibt es in die Kommentare. Oh Gott, nein, es wird Zeit, wir müssen für den Imperator. Oh, warte, nein, das kommt nachher gleich, ne? Warte, das kommt gleich, glaube ich, von dem. Also, danke fürs Einschalten. Nächstes Mal vielleicht live, wir werden es versuchen hinzukriegen. Ciao! Ciao!